Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 97. Wir nähern uns unaufhaltsam der 100. Ah, das wird ein Fest. Was da noch alles anliegt. Na, wer weiß. Also ich habe das Gefühl, der Uncast wird heute etwas kürzer. Aber jedes Mal, wenn ich das sage, wird da noch länger. Aber ich denke mal, dass einige Themen relativ schnell abgehakt werden können. Und eines ist als Hauptthema hier aufgetaucht, denn danach wurde gefragt, und zwar wegen Netzabdeckung und Daten. Wer macht das Rennen? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn ein Anbieter, dem man sagen kann, der ist es, das ist der Beste, so kann man das leider nicht sagen. Es kommt natürlich deswegen hauptsächlich zustande, weil es in verschiedenen Gebieten verschieden gute Abdeckung gibt von den einzelnen Anbietern. Ja. Ich rede wohlgemerkt jetzt speziell immer nur von Daten. Nur von der Daten, Netzabdeckung und der Geschwindigkeit, von der man in einem bestimmten Bereich auch das empfangen kann. Da gibt es nämlich auch Riesenunterschiede. Zunächst mal haben wir ja das HSDPA bzw. HSDPA Plus. Das eine hat 7,8 Megabit pro Sekunde als Maximum. Aber so einfach kann man das schon in dem Grundbereich nicht sagen, weil es gibt so viele verschiedene Technologien, die jetzt angewandt werden, um das eben zu verbessern. Aber 7,8 ist so im Normalfall das Maximum, ja. 7,2, Entschuldigung, sag ich 7,8? Warum sage ich immer 7,8? 7,2 Megabit Sekunden natürlich. Und das eigentlich UMTS, wie es ursprünglich mal gedacht war, liegt bei knapp einem Megabit pro Sekunde, also deutlich darunter. Jetzt ist bei Vodafone beispielsweise es möglich, 14,4 Megabit Sekunde zu erreichen. Und das ist natürlich immer nur unter der optimalen und den optimalen Voraussetzungen, ja, ganz klar. Und dann werden noch solche maximal möglichen Übertragungsgeschwindigkeit zusammengefasst, ja, also wie es früher bei GPRS war, da ist ja sind ja auch mehrere Datenleitungen sozusagen, die normale GSM-Datenleitung, falls sich da noch überhaupt jemand daran erinnern kann, und das wurde dann zusammengeschaltet und dann hat man einen GPRS-Empfang bekommen. Und im Prinzip wurden da halt mehrere Datenleitungen gebündelt, so dass man dann eben schneller Daten übertragen kann, obwohl die Antenne immer noch das gleiche, also praktisch der Empfänger und der Sender immer noch das gleiche Band verwendet. Und so hat Vodafone jetzt auch neuerdings in einigen Gebieten das ermöglicht, ein 28,8 Megabit Sekunde Empfang zu gewährleisten, indem man eben zweimal 14,4 Megabit zusammenschaltet. Genau. Ganz schön heftig ist das. Bei LTE kommen wir dann eben, aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich wollte es nur mal anschneiden, da gibt es dann jenseits der 10 Megabit zu benutzen, ja, und zwar im Standardmodus schon. Okay, aber wie gesagt, also LTE-Abdeckung, davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche rein nur von der UMTS-Abdeckung und dann eben als Fallback dieses Edge, was da angeboten wird. Edge ist dann eben auch eine Weiterentwicklung von dem GPRS. Wenn man so will, ist nur GPRS, auch wieder zusammengefasst mehrere von diesen Systemen, wenn man so will. Kanälen. So, nicht System. Gut, ihr merkt schon, das ist ein relativ kompliziertes Thema, aber wer hat denn nun die beste Abdeckung? Ja. Also die schnellsten, theoretisch, sind auf jeden Fall Vodafone mit dem ehemaligen D2-Netz. Ja, heißt auch Vodafone D2 noch. T-Mobile Deutschland bietet da eben HSDPA Plus an, als Maximum eben mit den 7,8, nein, schon wieder, 7,2 Megabit Sekunden. Und ebenso auch E Plus mit 7,2. So ein kleiner so eine kleine Sonderstellung hat ja O2 früher gehabt, auf jeden Fall, da die eben in vielen Gebieten die T-Mobile als Ersatz, als Backup hatten, weil sie selbst eben noch keinen so guten Ausbau hatten, haben die eben als Ausfallnetz quasi dann eben das T-Mobile-Netz genutzt. Das ist jetzt so nicht mehr der Fall. Und ja, deswegen ist auch hier bei 7,2 Megabit Sekunde dann Schluss. Ja. Die Abdeckung an sich, da auf jeden Fall streiten sich da T-Mobile und Vodafone um die größtmöglichste Fläche drumherum. Also hier gibt's auch kaum zu sagen, ja, das eine ist besser als das andere, weil eben die Gebiete teilweise unterschiedlich sind. Ja. Früher hat man gesagt, in ländlichen Gebieten eher T-Mobile, in den Städten eher Vodafone. Das kann man aber so jetzt nicht mehr sagen. Die haben sich sehr, sehr stark überlappt und überlagert, so dass man durchaus auch im ländlichen Gebiet besser fahren kann mit dem Vodafone-Netz. Ja. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass das Vodafone-Netz ziemlich, also mal ziemlich schnell ist, auch dort, wo vielleicht nur die Abdeckung minimal ist. Das heißt, sobald man eben einen UMTS-Empfang hat, dann ist man eigentlich auch schon ganz gut dabei. Möglicherweise hängt das auch mit der Infrastruktur im Hinterfeld zusammen. Das heißt nicht nur von den Sendeanlagen, sondern was da hinten für Server ablaufen. Dennoch ist es sehr schwierig zu sagen, dass es jetzt generell bessere Datenverbindungen hätte als T-Mobile. Ich hatte vorher T-Mobile, bevor ich Vodafone genutzt habe. Und ich konnte mich eigentlich auch bei T-Mobile nicht großartig beschweren. Ja, das lief alles wunderbar, auch mitten im Wald und in der Stadt, genau wie das Vodafone. Eine gute Netzabdeckung bei UMTS hatte ich bei beiden in vielen Gebieten. Ja. Und mir fiel auch immer wieder auf, dass dann eben in Gebieten, wo zum Beispiel T-Mobile sehr, sehr stark ist, Vodafone vielleicht ein bisschen schwächer schwächelt und umgekehrt. Also am besten muss man natürlich schauen, wo ist das Einsatzgebiet hauptsächlich und dort vielleicht dann sich speziell dafür nochmal informieren. Im Internet gibt es Netzabdeckungskarten, die sind sehr, sehr nützlich. Da kann man das abschätzen. Es gibt sogar, glaube ich, eine Vergleichsseite, wo man die Netze übereinander legen kann, um zu sehen, wie sich die da gegenseitig ergänzen oder eben verbessern. Also, das E-Plus-Netz, ja. Also das O2-Netz ist so, es ist so eine Schwierigkeit, das ist eine Schwierigkeit. Es liegt so zwischen den Vodafone T-Mobile und E-Plus. Allerdings ist es von der Geschwindigkeit her, also von der effektiven Geschwindigkeit her. Also wie gesagt, theoretisch sind ja alles 7,2 Megabit Sekunde. Von der effektiven Geschwindigkeit habe ich das Gefühl, dass es da öfters mal schwächelt. Ja. Bei E-Plus ist es so, E-Plus hat auch mittlerweile eine sehr, sehr gute Netzabdeckung, auch datenmäßig. Nur, mit datenmäßig ist dann eben auch dieses Edge mit gemeint. Und bei E-Plus kommt schon mal häufiger vor, dass man eben ins Edge-Netz eingebucht ist. ohne UMTS eben. Ja. Also Edge ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ja. Ich sag's gleich, als das iPhone das erste auf den Markt kam, das konnte gar kein UMTS. Ich glaube, das die zweite Version auch nicht. Und es wurde trotzdem sehr, sehr gelobt. Klar, ich meine, die Leute oder die Zeiten verändern sich natürlich. Die Leute haben mehr Anforderungen an die Geräte. Dennoch ist Edge, wenn es vernünftig umgesetzt wird, für die normalen Sachen wie zum Beispiel E-Mail checken, chatten etc. absolut ausreichend. Ja. Wenn man im Web surft oder Dateien runterlädt, vor allem bei letzterem, da ist es nicht mehr sehr toll, das Gefühl, das man dabei hat. Und da macht sich dann eben das fehlende UMTS sehr, sehr stark bemerkbar. Edge hat übrigens laut eigenen Angaben von E-Plus eine Netzabdeckung von 84% in Deutschland und das UMTS-Netz ist 70,1% in Deutschland abgedeckt. Allerdings, und jetzt kommt wieder die Einschränkung der Bevölkerung. Ja, das heißt, dort, wo Menschen wohnen, was anderes wird nicht gezählt. Und das ist natürlich schon ein bisschen schön geredet, ja. Aber da, wie gesagt, die Abdeckung ansonsten ist eigentlich ganz gut. HSDPA Plus ist auch in Ordnung. Aber ihr könnt anhand von den Zahlen, wenn wir schon mal abschätzen, 84% Edge, 70% UMTS, dann wisst ihr so ungefähr, wie das da aussieht oder wo ihr euch, sag ich mal, ja, darauf konzentrieren könnt, wo es Schwierigkeiten gibt. 14% der Zeit, im Prinzip seid ihr dann in Edge statt UMTS. Im Durchschnitt. Also ist alles nur Durchschnittswerte, klar. Wenn ihr natürlich jetzt in einem Gebiet wohnt, wo der Empfang relativ schlecht ist und ihr kriegt in den Wohnungen, da kommt es nämlich auch drauf an. Da kommen wir jetzt zu dem weiteren Thema. Eben nur Edge-Empfang, dann nützt euch das überhaupt nichts. Das ist statistisch gesehen eben 14% häufiger auf Edge ist als UMTS. Ja, das ist dann reine Makulatur. Indoor-Versorgung, das ist es. Ja, T-Mobile und Vodafone hat eine relativ stabile Indoor-Versorgung, weil die Frequenzen, die ursprünglichen Frequenzen jedenfalls besser durch die Gebäude durchkommen. Mittlerweile benutzt aber auch Vodafone und T-Mobile die Frequenzen, die in dem Bereich sind, die früher auch nur E-Plus benutzt hatten. E-Plus benutzt Bereiche, die eben auch früher nur oder zumindest in der Nähe, die früher T-Mobile und eben Vodafone genutzt haben. Und dennoch kann man einen Trend sagen, ja, bei E-Plus Indoor etwas schlechter als T-Mobile und Vodafone. Die Angebote selbst, ja, bei Vodafone sind diese schon relativ teuer, genau wie bei der Telekom. Mit Abstand der günstigste Anbieter ist da E-Plus. Die bieten sogar Prepaid-Karten an unter dem Label Aldi Talk mit einer Flatrate für 14,99 mit 5 GB Daten inklusive, die auch zum Telefonieren geeignet ist. Sowas kriegt man normalerweise nur als USB-Stick, aber ohne Telefonie, beispielsweise hat auch Vodafone bzw. Mobilcom Debitel einen Vertrag für 39,99 5 GB im Monat, also aber ein Vertrag. Allerdings ist da keine Telefonie mit dabei. Ja. So einen ähnlichen Vertrag habe ich auch, ja, und deswegen nutze ich zum Beispiel eben dieses C-SIP-Symbol, ja, nennt sich das, um eben über SIPgate zu telefonieren und ich habe praktisch keine Telefonverbindung mehr auf meinem Handy, sondern bei mir geht alles über das Netz, aber über das Internet sozusagen. Das ist aber nicht ganz optimal immer, das muss ich auch sagen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, der viel telefoniert, sich lieber einen Tarif zu holen, der natürlich auch Sprachtelefonie beinhaltet. Ganz, ganz klar. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Und ja, dann ist eben die Frage Kosten oder eben Geschwindigkeit durchaus die Frage oder durchaus die Sache, der man sich stellen muss. Beides gibt es so nicht. O2 ist wie gesagt noch so ein Mittelding, aber ich würde es nicht jetzt unbedingt sagen, dass das das Optimale ist dann für jeden. Einfach mal vielleicht beim Bekannten ausprobieren. Ihr merkt, es ist nicht einfach und tut mir leid, wenn ich jetzt nicht sagen kann, das ist der Beste. Ja, das gibt's leider nicht. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und ich werde demnächst auch das mal mit Base probieren, beziehungsweise mit einem E-Plus-Tarif. Und kann dann Näheres sagen. Ich habe allerdings auch schon sehr viel Erfahrung gemacht mit der E-Plus-Abdeckung für speziell jetzt Android-Geräte und wie das da zu funktionieren ist. Insgesamt ist es so, dass für Normalbenutzer das E-Plus-Netz absolut ausreichend ist, was Datenverbindung betrifft. Wäre das vielleicht als richtig Hardcore-User nutzt, der ständig eine schnelle Datenverbindung braucht. Der wird zwar auch bei Vodafone fluchen, aber für den ist vielleicht Vodafone angesagt. Zumindest hat er dann auch noch die Chance, dass er das maximale 14,4 erreicht, was ja in allen anderen Netzen nicht zu erreichen ist. Also selbst mit bester Abdeckung, mit optimalen Bedingungen, 7,2 ist da Ende der Fahnenstange, während eben bei Vodafone 14,4 möglich wäre bei den optimalen Bedingungen. Immerhin. Ja. Gut, das war's mit dem Thema. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Deswegen komme ich jetzt gleich mal zu den News. Und am interessantesten war da eine Meldung von Wall Street Journal, dass Google mehr Nexus-Geräte auf den Markt bringen will. Was haben wir noch gesagt vor ein paar Wochen? Ja, das müsste Google machen. Und manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Ja. Ja, das muss mal gesagt werden. Ja. Also in der Tat sieht es wohl so aus, als ob Google plant, dass es mehrere Nexus-Geräte gibt. Es sollen angeblich 5 an der Zahl sein. Ich wäre allerdings da noch ein bisschen vorsichtig, weil das ja noch im Gerüchte-Stadium ist. Und daher würde ich jetzt mich noch nicht so festlegen wollen, was verschiedene Zahlen betrifft. Auf jeden Fall scheint da was am Laufen zu sein. Und zwar sollen dann eben von verschiedenen Herstellern einige Handys eben unter diesem Nexus-Label oder eben mit dem Original, eben nicht Ice Cream Sandwich, sondern mit dem Original Android Jelly Bean dann zur Verfügung stehen für Amerika, Europa und Asien. Ein notwendiger Schritt. Interessant war der Artikel von Engadget, die hier in diesem Artikel von einem notwendigen Schritt auch gesprochen haben hinsichtlich den vielen verschiedenen Aufsätzen, ja, ich zitiere mal, das Skinning-Dilemma, ja, muss da eben angesprochen werden, und die hoffen, dass sich das dann etwas bessert, Engadget, ja, also, hey, hört Engadget hier den Ancast, ja, was soll das? Die haben mir das so ein bisschen aus der Seele gesprochen, können das nur besser als ich, so weniger emotional, ja. Also auf jeden Fall kommt mit Jelly Bean auch jede Menge Änderungen. Auch das habe ich schon vermutet und es scheint sich auch so jetzt langsam aber sicher zu bestätigen. Eben auch wegen diesem Bericht im Wall Street Journal kann man davon ausgehen, dass und diesen 5 Nexus-Geräten, dass Google jetzt ernst macht und eben die Zügel anzieht und zwar kräftig. So wie ich das auch schon vermutet habe, werden da weitere Maßnahmen getroffen, damit die Hersteller mehr von Jelly Bean auf ihren Geräten zeigen und notfalls eben, wie man sieht, sorgt Google dafür, dass man mehr Geräte zur Auswahl hat, wo das Original, das richtige Android drauf ist. Ja. Und deswegen auch in dem Zug und für als Vorbereitung für Jelly Bean scheint auch eben Google wieder den Alleinvertrieb von Telefonen hier ernsthaft anzugehen. Ein Handy ist ja bereits schon, das Galaxy Nexus ist ja bereits schon im Google Play Store erhältlich. Und die anderen Geräte, die anderen Nexus-Modelle sollen ebenfalls auch direkt von Google erhältlich sein. Und auch das Tablet, was immer noch als Gerücht eben noch einzustufen ist, dieses Nexus-Tablet, was da kommen soll, auch das soll dann eben über diesen Google Store verkauft werden. Wer hätte das vor ein paar Monaten noch gedacht, weil ja der Shop das erste Mal bei Google kläglich gescheitert ist. Ja. Und jetzt sieht aber sich Google offenbar genötigt, das dennoch allen Umständen zu trotz wieder zu versuchen, denn Google will, und da kann ich Google nur voll und ganz unterstützen und voll und ganz zustimmen, mehr Kontrolle haben über die Android-Plattform, so dass sie eben auch ihre Sachen verkaufen können, dass sie sagen können, hier, das sind Android-Handys, die gibt's bei uns zu kaufen. Und das andere sind Android-Handys, da haben Firmen Android genommen, sich nach ihren Vorstellungen angepasst und verkaufen das wieder weiter. Ja. Und dann sind das quasi die Distributionen, ja. Und das Ur-Android, das gibt es dann eben bei Google mit den Nexus-Geräten in größerem Stil dann. Ja. Wenn die Firmen das so wollen, dann sollen sie das bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann nach einiger Zeit aber auch andersherum aussieht, dass dann die Firmen da auf diesen Wagen aufspringen werden, wenn dies, falls diese Google-Strategie dann eben mit oder von Erfolg gekrönt ist. Ja, Krieg gibt es aber anscheinend nicht nur zwischen den einzelnen Android-UIs und Firmen, sondern Krieg gibt es auch mit Apple. Das wurde einem wieder letzte Woche schmerzhaft bewusst, denn das HTC One X wird in den USA am Zoll festgehalten und darf nicht in die Geschäfte kommen bis jetzt, weil es ein Verfahren, eben ein offenes Verfahren gibt wegen HTC. Ich glaube, das sind Patentverletzungen, genau, die eben Apple vorwirft. Es sind mal wieder so vollkommen lachhafte Dinger, die da. Das ist unglaublich. Das sind alles so lachhafte, triviale Sachen. Ja. Das Problem ist auch schon gelöst. Und man weiß eigentlich nicht genau, warum jetzt diese Geräte festgehalten werden. Man vermutet, dass sie auch, dass es auch nicht sehr lange dauern wird, bis diese Geräte dann durchgelassen werden. Anscheinend muss da erstmal geprüft werden, ob eben diese Änderungen der UI tatsächlich gemacht wurden. Ja, wir sind immer bei dem gleichen Thema UI, UI, UI, weil wenn natürlich ein Hersteller etwas macht, ja, was eben gegen Patente zum Beispiel eben von Apple verstößt, ja, so lächerlich das auch ist, so lächerlich diese Patente auch sind, ja, dann kommt es halt, fällt es wieder auf Android zurück, ja, weil es heißt hier nämlich nicht HTC Sense wegen Patent Verletzung festgehalten, sondern es steht in der Presse, Android-Geräte werden festgehalten, ja. Und deswegen ist es auch eine, sag ich mal, Sicherheit, wenn die Hersteller dieses ICS benutzen würden, was sie nicht tun, deswegen müssen sie auch immer hier wieder sehr viel Geld zahlen dafür. Das ist auch bei Motorola so. Die haben nämlich auch eine kleine Änderung gemacht in der UI. Und jetzt hat die International Trade Commission, die hat verfügt, dass ein Einfuhrverbot für Motorola in den USA existiert. Also auch keine Motorola Droid 2 mehr und andere. Moment, ich muss da mal gucken, weil die ebenfalls eine UI-Änderung haben, die gegen ein Patent verstößt von Microsoft wiederum. Ja. Und für diese Modelle muss also an Microsoft Lizenzgebühren gezahlt werden. Und wenn das nicht passiert, das ist bisher nicht passiert, darf Motorola diese Geräte nicht mehr einführen in die USA. Es sind nicht alle Geräte betroffen, wie gesagt. Wo ist es denn hier? Ja, leider habe ich jetzt diesen Artikel nicht. Also es war, glaube ich, das Droid 2 und noch ein älteres Handy und das Tablet, das Zoom-Tablet, das war auch davon betroffen. Also diese dürfen nicht eingeführt werden. So kommt's. Ja, selbst schuld, kann ich nur sagen. Aber auf der anderen Seite, ja, man kann eben hier nicht auf Google zeigen, kann sagen, ja hier, ne, guckt mal, eure Oberfläche verstößt gegen Patente. Das geht eben nicht. Die können das nicht sagen. Die müssen das selbst mit klarkommen, diese Firmen. Ansonsten könnten die auf Google zeigen und Google ja, macht dann ihre, was weiß ich, paar hundert Anwälte locker und pumpt ein paar Milliarden in den Gerichtsprozessen. Dann wollen wir mal gucken, wer gewinnt. Aber das geht eben nicht. Diese Firmen müssen jetzt für sich selbst kämpfen, weil Google kann nicht hingehen und kann für Sense oder für Motoblur oder so kämpfen. Ja, das geht nicht. Können sie nicht machen. Würde ich auch nicht machen. Würde ich nicht empfehlen, weil könnten sie verlieren. Das war ganz gewaltig. Noch was. Ich weiß, es tut mir furchtbar leid. Es tut mir wirklich furchtbar leid, dass ich wieder diese Sachen ansprechen muss. Das mache ich diesmal wirklich nicht aus Absicht, aber es waren eben mal wichtige Themen. Das waren eigentlich die wichtigsten Themen der Woche, die ich jetzt bisher reingenommen habe. Ich habe auch wirklich probiert, so wenig wie möglich davon reinzunehmen. Ich könnte 2,5 Stunden über das Thema nochmal reden. So viel war diese letzte Woche in den Medien, weil es war halt so, es war halt schon abzusehen in den letzten Monaten, dass sich diese Situation zuspitzen würde. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Wochen da noch einiges dazu zu sagen geben, weil der Kampf jetzt auf voller Linie im Brand ist zwischen diesen UIs, ja. Und nicht nur wegen Patenten, sondern auch wegen der Akzeptanz jetzt mittlerweile auch. Und eine neue Meldung beispielsweise diese Woche war auch, dass HTC Sense das Android Multitasking zunichte macht. Das führt es ad absurdum. Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber es ist in der Tat so. Auch wenn der Link, den Artikel, den ich verlinkt habe, extra eher positiv für HTC ist, ja, also ne, so als eigens auferlegte Buße. Ja. es ist so, dass ich ja schon seit geraumer Zeit warne, hier Task Manager zu benutzen, Task Killer zu benutzen. Die machen mehr bei Android kaputt, als sie nützen. Ja. Das ist ganze Brimborium mit mehr Batterie und mehr Speicher und bla, das ist alles Pipifax und Firlefanz. Android, zumindest mal ab Gingerbread, hat einer der besten Memory Management Systeme, die es überhaupt gibt auf dem Markt. Und wenn das RAM nicht ausgelastet ist, dann ist es vergeudete Ressourcen, die ihr in eurem Gerät habt. Und Android beendet selbstständig Tasks, wenn nötig. Man braucht so etwas nicht, außer es ist ein wirklich mies programmiertes Programm, und man muss den Task abschießen. Dann kann man das in der Standard, in dem Standard-Einstellungsmenü von Android tun. Da hat man einen sicheren Task-Killer. Aber zu Auto-Task-Killer könnt ihr gleich vergessen. Ihr werdet keine Freude haben daran. Ihr macht euch euer Handy zu einem Chaos-Teil, ja, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da tut. Also außer Entwicklern würde ich das auf keinen Fall irgendjemand empfehlen. Und was macht HTC mit der Standard 4.0 Sense UI, die in dem HTC One X drin ist? Genau das. Sie setzen nämlich die Schwellen so weit hoch, dass Tasks bereits abgeschossen werden, kaum dass man sie verlässt und was anderes aufruft. Das heißt, das Multitasking wird effektiv verhindert. Ja. Es sei denn, man hat jetzt wirklich zwei kleine Applikationen, die sich überhaupt gar nicht speisen von Speicher her, dann ist es in Ordnung. Aber sobald auch nur eine speicherintensive Anwendung aufgerufen wird, wird die andere beendet. Damit ist der Task abgeschlossen und ihr müsst es eben nochmal neu starten. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass wenn ihr jetzt einen Browser geöffnet habt, das wurde übrigens schon von etlichen User gemeldet, also dem Android Central Seite, Android Central, ne? Also nicht mir direkt, dann ruft der quasi, also ihr ruft jetzt einen Browser auf, geht jetzt sagen wir mal rein auf eine Seite, dort tippt ihr was ein und jetzt, ja, was weiß ich, braucht ihr ein Passwort, geht ihr in euren Passwortmanager, ja, oder noch besser, so haben es die User beschrieben, ihr bekommt eine SMS. Ihr geht runter, öffnet die SMS-Anwendung, lest die SMS, schreibt zurück, schließt die wieder, geht zurück in den Browser und ihr stellt fest, der Browser wurde beendet und euer Formular ist gelöscht. So sieht das aus. Da müsst ihr es nochmal neu starten. Das ist kein Multitasking mehr. Ja, und genau das passiert. Hier bei Android Central, wie gesagt, die sagen halt ganz klar, das Multitasking auf dem HTC One X ist nicht kaputt gemacht, sondern es ist angepasst. Ja. In dem Android Central Podcast wurde ihr übrigens ironischerweise von dem Jerry Hildenbrand, der ja eigentlich das gar nicht so schlecht findet, wurde allerdings ironischerweise gesagt, tja, die Nutzer wollten ja ein schnelleres Sense haben. Jetzt wurde eben die Speicherverwaltung geändert, damit das aufgeblähte Sense besser verwaltet werden kann, damit das Telefon sich schneller anfühlt. Das wurde erfolgreich gemacht. Also HTC hat genau das gemacht, was die User gewollt haben, ja, indem sie das nämlich angepasst haben. Und das ist eben jetzt der Preis, den man dafür zahlen muss. Gut. Ich hätte das anders gemacht. Ich hätte das Sense eben wirklich so weit reduziert, kleiner gemacht. Es wurde kleiner gemacht, aber ich hätte es noch kleiner gemacht, dass es eben möglich ist, mit einem Gerät das zu machen. Oder im Gegensatz andersherum vielleicht dann mehr Speicher dem Handy gegönnt, so damit man dieses Sense-Thema auch unterkriegen kann, ohne dass man ständig Tasks löschen muss, um genug Speicher zu haben, für die nächste Funktion aufzurufen. Also irgendwo gibt es Grenzen und gut, den Otto-Normal-Benutzer wird das verborgen bleiben, der wird sich nur wundern, warum es immer heißt, Android hat auch Multitasking und dann kann er immer nur eine Sache machen, ohne dass die andere gelöscht wird. Gut. Vielleicht wird er dann irgendwann sagen, Android ist Mist und wird sich was anderes holen. Aber naja. Gut. Wie gesagt, man kann es auch anders darum sehen, Android Central in dem verlinkten Artikel, die sehen es eher, oder das ist, glaube ich, der Jerry Hildenbrand, der sieht es eigentlich recht positiv. Und hat auch gesagt, ja, das ist halt so, das ist ein HTC und wer das nicht haben will, der darf sich das nicht kaufen, fertig. Ja, ich meine, der Konsument, sagt er, muss mit seinem Geldbeutel entscheiden, ob er das haben möchte oder nicht. Es ist Unsinn, sich das zu kaufen und sich danach zu beschweren. Genau. Damit hat natürlich auch Jerry Hildman ganz klar mir praktisch einen Hinweis gegeben, dass ich mir auf keinen Fall ein HTC One X kaufen werde. Vorsicht bei Custom ROMs und Google Music übrigens. Ja, auch sowas. Google, was ist nur los? Ja, was hast du getan mit Google Music? Ich meine, ich weiß nicht, ob das für viele jetzt ein Thema ist, weil Google Music ist ja immer noch nicht offiziell in Deutschland gestartet. Ja, Hint, Nix? Niemand? Okay, also noch nicht offiziell in Deutschland gestartet. Und das heißt eben auch, dass vielleicht nicht viele von den Problemen betroffen sind bei uns, aber wenn ihr Geräte autorisiert habt, man kann bis zu 10 Geräte autorisieren, aber, und jetzt kommt der Hammer, nur 4 Geräte pro Jahr wieder deautorisieren. 4 Geräte. Also das heißt, für Custom-ROM-Begeisterte, die können schon sehr schnell an dieses Limit herankommen. Wenn man da Upgrades macht und so weiter, neue ROMs flasht, dann muss man immer wieder das alte Gerät abmelden und das neue anmelden. Man kann aber nur 4 pro Jahr abmelden und nur 10 insgesamt haben. Und solche Leute kommen eben schnell ran. Übrigens, was mir aufgefallen ist, nach dem Upgrade von dem Nexus S von Gingerbread auf das Ice Cream Sandwich, das hat ebenfalls gezählt als ein Gerät, das neu autorisiert werden musste, beziehungsweise der alte Eintrag musste ich deautorisieren. Tatsache. Also selbst ein offizielles Firmware-Upgrade kann dazu führen, dass man nochmal neu autorisieren muss und damit ein Autorisierungsvorgang und Entautorisierungsvorgang verliert. Und das ist auch ärgerlich. Übrigens ist das auch beim Tablet passiert. Hat zwar jetzt nichts mit dem Google Music zu tun, aber das ging bei der Kindle-App genauso, als von Donut auf Gingerbread aktualisiert wurde, ja, ging ebenfalls der Kindle-Eintrag verloren und ich musste quasi die Kindle-Software einmal abmelden und neu anmelden mit dem neuen Gingerbread. Also auch hier aufpassen. Ja, der DRM-Wahn greift um sich. Ja. Google hat gesagt, sie arbeiten an einer Lösung dafür. Ob das allerdings im Googles Spielraum steht, das darf noch dahingestellt sein, weil da haben die Musikfirmen eben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Man kann also Google hier nicht die volle Schuld geben. Nur ärgerlich bleibt es trotzdem und für Leute, die eben Custom-ROMs flashen oder wirklich viele Geräte haben, bei denen für die ist das halt sehr, sehr ärgerlich. Ja. Hat auch Android Central ebenfalls einen Artikel geschrieben, ein richtig gehender dramatischer Appell. Es ist meine Musik, hat Phil Dickinson geschrieben, aber es ist nicht meine Cloud. Also alles noch nicht so hundertprozentig positiv. Nicht alles Gold, was glänzt, wie man so schön sagt. Facebook, zwei Meldungen von Facebook gleich hintereinander. Wie kann ich denn das jetzt verantworten? Lightbox wurde von Facebook gekauft. Ja, Tatsache. Also nachdem Instagram ja schon von Facebook gekauft wurde, da habe ich noch gesagt, ach, das ist nicht schlimm um die Community, furchtbar. Ja, das hat man auch gesehen, was da für Reaktionen dann gegeben hat. So, jetzt kann ich arme Leute ihr Fotos sehen, was sie essen, ja, von diesen armen Android-Nutzern. Ja, also ganz, ganz miese, ganz unterste Kajüte. Ja, da konnte sich die Instagram-Community also wirklich zu Tode schämen. Für Teufel, sage ich zu den Leuten. Ja, was seid ihr nur für Abschaum? Sorry. Die sowas behaupten und sich die Nase rümpfen, wenn Android-User in eine Community kommen. Ja, also da hört's bei mir richtig auf. Lightbox war eigentlich sag ich mal, das, was bei Android wiederum eher genutzt wurde, weil Instagram gab's ja nicht. Und Lightbox hat dann eben so mehr diese Android-Community gehabt. Waren zwar nicht so engstirnig, die haben auch andere Systeme, ja, aber da waren halt die meisten Android-Nutzer, während bei Instagram eben nur iPhones waren. Ja, und Facebook hat ja eben Instagram gekauft. Dann haben die meisten gejammert, die diese, sage ich mal, die da gejammert haben, die sind dann sowieso schon alle weg, denke ich jetzt. Aber Facebook hat auch Lightbox jetzt gekauft. Ja, für wie viel? Das hört man jetzt nicht. Bei Instagram hat man es ja gehört. 1 Milliarde. Wie viel jetzt das bei Lightbox ist, das weiß man nicht. Bestimmt aber keine Milliarde. Ja, gut, jetzt ist also auch diese Community weg. Was bleibt? Google Plus. Ja, also definitiv. Ich meine, nichts gegen Lightbox jetzt. Also, die haben also jetzt aufgehört, quasi zu existieren. Die werden demnächst abgeschaltet. Ich glaube, im Juni hat es geheißen, werden die abgeschaltet, weil der Service wird also nicht wie Instagram weitergeführt, sondern der wird komplett von Facebook aufgesaugt. Schade drum. Aber Google Plus bleibt nämlich die Alternative, weil ich kann es immer noch nicht ganz verstehen, dass das so ein Hype gab, als Instagram für Android erschienen ist, weil das Ganze kann man mit Google Plus auch viel besser machen. Es ist auch eine große Foto-Community vorhanden. Ich habe da in einem vorherigen Uncast, könnt ihr ja mal die Suche bedienen von uncast.netcast.com, da hatte ich nämlich das auch schon angesprochen und genau aufgezeigt, wie man mit Google Plus dasselbe beziehungsweise noch besser seine Fotos sharen kann und damit auch eine tolle Community erreicht. Und eben auch hier speziell auch eine Fotografen-Community, die sehr, sehr aktiv ist bei Google Plus. Ja, Facebook hat ja auch jetzt oder ist jetzt an der Börse gestartet, ja. Fulminanter Start hingelegt, klasse. Mehr als ich gedacht habe, aber ich habe es heute schon in der Rios Wochensicht angesprochen. So ganz trauen tue ich diesen Frieden nicht. Ja, also da fehlt mir der reelle Wert, der richtige Wert im Hintergrund. Und das werden auch die Anleger sehr, sehr schnell sehen. Vielleicht sogar schneller, als ich gedacht habe. Ich habe hier in dem verlinkten Artikel noch geschrieben, innerhalb von 2 Jahren, ja, wird der Facebook, die Facebook-Aktien sehr, sehr stark fallen, weil die Leute dann realisieren, oder weil die Konkurrenz dann sehr dicht aufgeschlossen ist, zu Facebook. Ja, nicht nur qualitätsmäßig, da haben die sich schon überholt. Aber halt von den reinen Zahlen her, von den Benutzerzahlen her, da werden die sehr stark aufschließen. Und das wird eben dann den Leuten nicht so gut gefallen, weil es, wie gesagt, wenn kein reeller Wert vor so einer Firma ist, dann geht es ja nur darum, ja, um Wachstum. Und wenn dann auf einmal das Wachstum wegbricht, dann bricht auch die Grundlage weg, dieses System als gut zu empfinden und mit Geld zu honorieren, und dann werden die Leute anfangen, die Facebook-Aktien so schnell wie möglich zu verkaufen, und dann wird schnell eine kleine Panik breit machen bei den Facebook-Aktionären, und dann wird das Geld vernichtet werden. Aber ja, nicht wirklich Geld vernichtet werden, weil es gibt ja gar kein Geld, wo vernichtet wird. Es ist gar kein Geld vorhanden. Also der Facebook-Staat, ja, ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man aus nichts Geld machen kann. Scheinbar Geld machen kann. Aber das Geld ist nicht vorhanden. Wenn alle Leute ihr Geld zurückfordern würden, ja, dann, das wäre furchtbar. Dann würden die Leute sehen, dass das gar nicht vorhanden ist. Das heißt, also mit Leute meine ich dann auch zum Beispiel die Banken, die Facebook Geld geliehen haben. Wenn alle ihr Geld zurückfordern würden, es ist gar kein Geld da bei Facebook mehr, das zurückgefordert werden kann, weil es gar kein reeller Wert existiert. Und das ist so auch wie mit dem Bankencrash, der da jetzt vonstatten ging. Ja, Banken haben Kredite verliehen und verliehen und verliehen, und die haben gar kein Geld gehabt, für Kredite zu verleihen im Prinzip. Und ja, wenn dann eben diese Gelder eingefordert wurden, und es war kein Geld da, keine Sicherheiten, keine Reserve, keine Deckung, ja, dann ist es äußerst schlecht. Und genauso könnte man das auch sehen. Ich meine, das Geld existiert ja durch den Facebook-Aktiengang. Ja, also das heißt, die Leute bringen ja das Geld sozusagen. Ja, das Geld ist also dann zwar vorhanden, aber sie bringen etwas für etwas Geld, das ohne Wert ist. Ja, und wenn die das schnallen und wollen dann ihr Geld sehr zurückhaben, dann wird es kritisch. Ganz, ganz schnell. Und so habe ich das geschrieben, ja. Habe auch geschrieben, dann wird irgendeine Medienfirma kommen, so eine große, ja, wie Murdoch und seiner News Corp oder ähnliches, ja, und kauft dann Facebook für ein Appel und ein Ei, ja, und dann geht es erst recht den Bach runter. Ja, das hat man mit MySpace, ja, so, das hat man mit Orkut so, das ist eigentlich mit fast jeder Firma so gegangen, die gekauft wurde. Yahoo hat auch eine kaputt gemacht. Mensch, heute Mittag hab ich noch drüber gesprochen. Was war denn das nochmal? Oh, ich fällt mir das nicht ein. Egal. Auf jeden Fall, immer wenn so eine große Firma kommt, ist dann das Ende dann besiegelt. Ja? Und ach ja, Yahoo war GeoCities. GeoCities, genau. Und ja, jetzt, das habe ich geschrieben, innerhalb von 2 Jahren. Ja. Und gerade eben, weil das hat zwar noch nichts zu bedeuten, ich glaube nicht, dass das irgendwie da schon abzielt, dafür ist es viel zu früh. Aber nach dem überschwänglichen Kauf, heute stürzte die Facebook-Aktie dramatisch ab. Ja. Einige Leute kriegen jetzt richtig kalte Füße. Und ich kann hier mal gucken, wo die Aktie momentan gerade steht. Guck, ob ich das hier so schnell auf die Reihe krieg. Ah, jetzt ist hier noch. Ah, hier haben wir noch was. Gucken, wie der jetzt momentan steht. Die Börse müsste jetzt in den USA auch schon geschlossen sein. Ja, die Seite lädt nicht. Wunderbar. okay. 12:30 Uhr US-Zeit war, ich glaube, die Ostküstenzeit, genau, war die Facebook-Aktie bei $33,72 und gestartet ist sie gestern mit, Entschuldigung, am Freitag, was glaube ich, genau, Freitag, hat sie aufgehört mit 38,23, also ein riesiger Verlust dieser Aktie. Google ist übrigens so analog auch ziemlich nach oben geschossen heute. Und ich möchte das nicht überdramatisieren, aber auf jeden Fall ist das schon ja, eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ich sehe hier auch gerade die Grafik hier vor mir und also der Knick ist schon beachtlich. Heute Morgen war sie zeitweise noch etwas niedriger, ja. Und ich sehe auch, dass es noch momentan noch noch on ist, also noch online ist. Steht momentan bei 34,91, hat sich also ein klein wenig wieder erholt. Dennoch ein wahnsinnig großer Verlust momentan. Und also es ist ein Verlust von 3,3% zurzeit jetzt, wenn ich da gucke. Google hat übrigens 11,58% dazu gewonnen heute. Zu diesem Zeitpunkt hier, 1921, ja. 11,5% zugelegt. Facebook 3,3% verloren. Boah. Also, heftig. Und da seht ihr schon, na, das könnte ein Trend abzeichnen. Ja. Aber wie gesagt, die Facebook-Aktie wird sich nochmal erholen, die wird nochmal steigen. Die wird vielleicht sogar nochmal über den Wert gehen, für den sie ursprünglich gestartet ist. Aber der Krug geht eben nur so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und der von Facebook, der wird brechen, das ist abzusehen. Da bin ich mir ganz sicher. So, das Aktienorakel Rio hat jetzt genug Arbeit gehabt. Ja, jetzt geht's weiter. Samsung S3 hat bereits jetzt 9 Millionen Vorbestellungen. Damit ist es das am schnellsten verkaufte Samsung-Gerät überhaupt. Ja, und wow, das ist ja mal ein Riesenhammer, würde ich sagen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht weiter, die weiteren Hintergründe und so weiter und so weiter. Tja, einer hat in den Kommentaren da gerade geschrieben, lasst uns hoffen, dass sie nicht am Zoll aufgehalten werden. Ja, genau. Und irgendein Idiot hat auch noch geschrieben, ach, ich hoffe, dass sie aufgehalten werden. Okay, ja, Deppen gibt's überall. Sorry, keine Gnade für solche Leute. China gibt übrigens das Okay zur Motorola-Übernahme durch Google. Ja. Das war ja noch, falls es noch jemand interessiert hat, noch das Zünglein an der Waage. Da sollte noch vielleicht etwas passieren. Hatten sich noch ein paar gefreut. Ja, vielleicht verhindert China ja die Übernahme. Nein, China verhindert nicht die Übernahme. China ist einverstanden damit. Es gibt allerdings eine Voraussetzung. Ja, also eine Bedingung hat China schon gestellt. Und das ist, dass Android für mindestens 5 weitere Jahre kostenlos sein wird. Ich glaube, damit hat Google auch nichts dagegen. Da hat Google nichts dagegen, denke ich. Und deswegen kann man den Deal als abgeschlossen betrachten. Europa hat das Okay gegeben, USA hat das Okay gegeben, China hat das Okay gegeben. Damit sind die wichtigsten Märkte abgedeckt. Damit kann man sagen, ist der Kauf erfolgreich. Die Formalitäten werden jetzt wohl dann demnächst erledigt. Und dann ist Motorola Mobility offiziell Bestandteil von Google, soll allerdings weiterhin unter eigenem Namen aktiv bleiben. Und ja, Google hat ja gesagt, die werden dass die weiter, sagen wir mal, unabhängig arbeiten lassen. Aber ich hoffe auch da, dass es hier massiver Druck gibt, ja, durch diese Google-Übernahme, dass Motorola endlich mal in die Puschen kommt, vor allem was Updates anbetrifft. Und vielleicht hört ja auch mal dieses Motorblur dann auf. Oh, habe ich das gesagt? Entschuldigung, Entschuldigung. Dann noch eine Kleinigkeit, und zwar Android gibt es jetzt als kleinen Stick, als PC, komplett PC für sage und schreibe $75. Das Ding geht gerade weg wie warme Semmeln. Es gibt 2 Versionen davon, wird allerdings erst wieder am 10. Juni erhältlich sein, weil, wie gesagt, alles ausverkauft ist. $74, Wahnsinn. 512 MB RAM eingebaut, 4 GB interner Speicher, erweiterbar per Micro-USB-Slot bis 32 GB. Micro-USB, Wi-Fi ist auch eingebaut. USB 2.0 Host-Port natürlich. Ein virtuelles Keyboard oder ein 2,4 GHz Wireless Keyboard und Maus. HDMI 1080p Ausgang und die wichtigsten Videocodecs sind drin. Ja, nein, nicht alle wichtigen Videocodecs sind drin, wie ich gerade sehe. Da fehlt noch einer. Audio-Codecs ist hier auch einer, wo ich vermisse. Also Video und Audio unterstützen sich ganz so gut. Android 4.0 ist mit drauf, ICS, also es sind nur ein kleiner, so groß ungefähr wie ein USB-Stick fast, ja. 200 Gramm wiegt das Teil und es ist ein kompletter PC. Naja, okay, ich weiß ja noch nicht genau. 1,5 GHz CPU, wie gesagt, hat das eine, nachher nicht, wie gesagt, also 1,5 GHz CPU gibt es und ein Dual-Core 1,2 GHz. Ja, diese beiden Versionen gibt es. Ja, boah, gut, ich meine, weiß zwar jetzt noch nicht genau, warum und wieso das da. Auf jeden Fall ist es eine schöne Sache. Für Geeks auf jeden Fall. Ja. Optimal, würde ich sagen. Ja. So, und dann komme ich jetzt mal zu den Google Plus Sachen. Viel gab's nicht. Was, wie gesagt, ist jetzt hier Sommer, da wird's nicht ganz so viel, ja, wie befürchtet, ja. Naja, dann habe ich auch mehr Zeit für draußen in der Sonne zu liegen, ja. Ja, klar. Ja, aber ich kann vielleicht Geocachen gehen. Ja, also, was gab's schon? Mal gucken wir ja vom Datum. Nicht, dass ich schon eine Nachricht von letzter Woche nochmal vorlese. Schaut jetzt durch. Okay, die UI-Geschichten, die gebe ich mir jetzt nicht mehr weiter. Ich glaube, du hast auch alles dazu gesagt. Mittlerweile. Da glaube ich, treten wir auf der Stelle. Was war hier noch? Der Tilo hat geschrieben, zum Thema mehr Auswahl bei den Nexus-Geräten scheint hier etwas zu tun. und so weiter. Ja, das habe ich ja schon angesprochen in den News, der Artikel vom Wall Street Journal, genau. Die Netzabdeckung hatten wir auch, die hat auch der Thilo angefragt, sehr schön. Dann der Thomas schreibt, hat mir gerade mal die FAQ-Seite zu LTE in der CT11 durchgelesen. Das wäre ja ein um 100% teurer Tarif, als ich ihn jetzt habe, hat aber für mich noch keinen entscheidenden Mehrwert bei der Nutzung. Ich werde zum Beispiel bestehende Probleme bei gleichzeitig online sein und eingehende Anrufe, teilweise Probleme beim Einbuchen ins LTE-Netz und so weiter. Ich werde auf alle Fälle bezüglich LTE noch 1 bis 2 Jahre warten. Ist durchaus nachzuvollziehen. Gut, dass die Preise höher sein würden, dürfte klar sein. Die Highspeed-Netze lassen sich die Firmen immer sehr, sehr gut bezahlen. Das war auch bei UMTS so. Und werden vielleicht noch etwas günstiger, vielleicht auch nicht. Dann werden wir mal schauen, wie sich der Markt dann entwickelt. Ja, genau. Dann war noch was. Ja, der Ingo hat noch geschrieben zur App der Woche von letzte Woche. FolderSync, kann ich nur sagen, dass ich dieses seit circa 3 Wochen verwende. Besonders gut finde ich auch, dass ich nicht nur mit Dropbox oder Ubuntu One Daten zwischen Handy und Tablet PC abgleichen kann, sondern jetzt auch mit meinem FTP-Server. Die App ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe jetzt auch die letzte Woche FolderSync intensiv genutzt. Schon jetzt, also unverzichtbar für diese verschiedenen Cloud-Dienste da unter einen Hut zu kriegen und das bringt einen auch viel, viel Erleichterung mit sich, wenn man seine Daten auf verschiedene Dienste verteilt und dann alle Free-Angebote quasi ausnutzt, auf den verschiedenen Anbietern. Macht also schon richtig Spaß. Ja. Und der Thomas schreibt auch noch, danke Rio, diese Folge, also letzte Folge, hat mich wieder in meiner Entscheidung verstärkt, dass mein neues Smartphone im nächsten Monat ein Galaxy Nexus sein wird. Nachdem ich mich Anfang des Jahres für einen Wechsel weg von BADA hin zu Android entschieden habe, habe ich mich natürlich reichlich informiert. Der größte Kritikpunkt, den ich über Smartphones mit Android gehört bzw. gelesen habe, war gerade der Punkt, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen mit dem Betriebssystem kocht. Die Update-Politik ist von Samsung ist katastrophal. Das habe ich auch gerade mit meinem Samsung-eigenen Betriebssystem BADA erlebt. Ich sage nur in Worten, 5 Monate hat es gedauert. Zur Netzabdeckung möchte ich nur so viel sagen, wann schaffen es die Netzbetreiber endlich eine durchgehende Netzversorgung entlang der Bahnstrecken zu gewährleisten? Entlang der Autobahnen funktioniert das ja auch. Das ist allerdings, und zwar beides jetzt, einmal die Entscheidung für ein Galaxy Nexus ist sicherlich die richtige, wenn man dieses ICS, das echte ICS haben will, auf jeden Fall. Aber besonders hier unten die Netzabdeckung entlang der Bahnstrecken, ja, das ist absolut ein Problem. Ich denke, das liegt daran, weil eben die Bahnstrecken oft durch unbewohntes Gebiet führen, quasi mitten durch die Pampa. Und da muss eben für die Bahnstrecken an sich dann Sender aufgestellt werden. Und das scheint eben scheinbar den Firmen noch nicht rentabel genug zu sein. Ich selbst würde jetzt sagen, ja gut, da sitzen ja auch bestimmt viel Geschäftsleute in diesen Zügen und so weiter und so weiter. Aber ja, vielleicht haben die da bessere Marketing-Experten. Ich glaube nicht, dass sich das Geld da entgehen lassen würden. Vielleicht müsste die Bahn mit den Netzbetreibern mal so vielleicht ein bisschen entgegenkommen, dass sie da vielleicht was ausmachen, ja, dass man da eben mehr Abdeckung hat in dem Bereich. Ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Bei den Autobahnen hat es ja auch geklappt, aber vielleicht sehen da auch die Netzbetreiber mehr Geld fließen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nun gut, nun gut. Ja, bei Frag Rio Nummer 12 ist nichts eingetragen. Deswegen denke ich mal, dass alle froh und glücklich sind. Ja. Ich habe hier auch nochmal separat die Newsmitteilung verbreitet hier oder geshared, wie man so schön sagt, mit dem HTC One X mit diesem Multitasking-Problem. Da hat auch der Philbo geschrieben, it's not a bug, it's a feature. Umso mehr freue ich mich, über die kommenden 5 Nexus-Geräte, die kommen sollen, durchgestrichen müssen. Es muss einfach wahr sein, es muss. Google, höre mein Gebet und segne uns mit Nexus-Geräten. Ach, ja, genau, da schließe ich mich an. Okay, dann komme ich noch zu den zu den Apps der Woche heute. Jawohl. Wie ihr wisst, liegt am 25. Mai, haltet eure Handtücher bereit, ja, wieder der Towel Day an. Ja, also Leute, Handtücher auf die Schulter, Daumen raus und euch auf euer Android Hitchhiker's Guide Quotes installieren, uTowel Day und ein vielleicht, wenn ihr den, wenn ihr so einen Launcher habt, könnt ihr auch den ADB Theme Don't Panic mal drauf machen. Ja, aber ich fange jetzt mal von vorne an. Und zwar kommen wir erstmal zum Hitchhiker Guide Quotes. Da findet ihr die besten Quotes, ja, von Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das könnt ihr auch eingrenzen, dass ihr die verschiedenen einzelnen Bände davon habt oder eben aus dem Gesamtwerk. Die perfekten Quotes für eben unterwegs. Nicht nur am Towel Day, auch so. Ich meine, was muss man mehr über das Leben wissen als das, was bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy drinsteht? Ja, nichts, definitiv. Wer den Hitchhiker's Guide gelesen hat, ja, der weiß, wie die Welt funktioniert. Ganz klar. Ich weiß, ich habe es auch gelesen, aber ich kann es nicht merken, deswegen weiß ich nicht, wie die Welt funktioniert. Dann der Towel Day, ja. uTowel Day habe ich geschrieben, weil dieses Pico-Zeichen ist einfach, ja, kann man vergessen. Ne? Also uTowel Day, so wird es auch gefunden im Market, im Play Store. Das ist doch ein Bild von Douglas Adams, ja, genau. Ihr könnt hier nämlich dann auch Quotes sozusagen nehmen, um eure Bilder aufzupimpen. Also ihr macht ein Bild von euch oder von irgendjemand anderem, wo ihr cool findet, so, und dann könnt, oder von irgendwas, egal, ja, wenn ihr ein Raumschiff fotografiert, könnt ihr das auch nehmen und dann eben das drauf machen, Quote oder ähnliches, ja, und dann sharen mit Facebook, Twitter, Flickr oder über E-Mail raushauen. Ja. Super! Ist das nix? Das ist genial. Sieht so richtig gut aus übrigens. Ja. Finde ich auch eine ganz, ganz tolle Idee. Und das ist perfekt für den Towel Day. Ja, und wer will, kann ja schon im Vorfeld schon die Leute damit nerven, ja, um auf den Towel Day einzustimmen. Und dann das Theme, ja, für die Launcher von ADW, ja, ich sag mal ADW, ja, also ADW Launcher oder ADW X Launcher, die kann man da nutzen damit. Und das sind Icons und auch diese Google Searchbar ist da eben verändert und auch das gibt noch ein bisschen mehr Don't Panic Feeling, ja, oder Hitchhiker's Guide to the Galaxy Flair für den Towel Day. Und wenn ihr den dann gut überstanden habt, die Vogonen die Erde doch nicht zerstört haben, dank verschiedener total irrsinniger Umstände, ja, dann könnt ihr auch nächste Woche wieder reinhören, denn das war's jetzt für heute vom Uncast. Und denkt dran, wenn ihr Fragen habt, FragRio wird gleich aufgemacht nach dem Veröffentlichen vom Podcast. Oder wenn ihr Anregungen habt, Themenvorschläge oder selbst auch einen Beitrag habt, ja, Markus schickt ja auch öfters mal einen Beitrag rein, könnt ihr auch tun, nehmt was auf oder auch eine Voicemail, schickt mir die per Mail. Das ist rio@thenetcast.com beziehungsweise uncast@thenetcast.com ist vielleicht besser. Und dann könnt ihr mir auch Fragen und Anregungen geben unter Google Plus oder auf Google Plus. Einfach um das Suche Plus Uncast eingeben und schon findet ihr mich und uns und überhaupt und Community. Und ich sage, danke, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche. Haltet die Antennen steif und bis nächste Woche. Und denkt dran, ne? Handtuch am 25. Tschüss.